Kleinere Fragmente, Dramen von Friedrich von Schiller. Entwurf: Rosamund oder die Braut der Hölle. Eine Jagd, ein Einsiedler, wilde Tiere, das wütende Heer, der Riese, die Bildsäule, die Harpyien, die Vögel, die herausfahrenden Flammen, Wolkenwagen, Illumination und Transparent, Versenkungen, Tempel, Gärten, Paläste, Meereswogen und Wasserwerke, Farbenerscheinungen, Gespenster, Larven. Ein junger, schöner, zärtlicher Ritter hat Rosamunden lange geliebt, alles an sie verschwendet, ihr alles geopfert mit treuer, redlicher Zärtlichkeit. Sie hat ihn anfangs aufgemuntert, ihm Gegenliebe gezeigt, Hoffnung gemacht, sie zu besitzen. Aber ihr Herz ist eitel, lieblos, gefühllos. Sie liebt nichts als sich selbst. Sie will nur glänzen, nur verehrt sein und weiß ein treues Herz nicht zu schätzen. Sie hat schon viele Männer hintergangen und zur Verzweiflung gebracht. Man hasst sie, aber die Männer können ihrer Schönheit nicht widerstehen. Ihr Sinn ist grausam aus eitler Selbstsucht. Kein Opfer rührt sie, kein noch so edles, großmütiges Betragen. Um ihre Eitelkeit zu vergnügen, kann sie Blut fließen sehen, wenn nur ihren Reizen gehuldigt wird. Die Unglücklichen, die sie gemacht, zieren nur ihren Triumphwagen. Es muß etwas ausgedacht werden, wodurch Rosamunds Rolle die Gunst gewinnen kann. Als Sängerin kann es durch Gesang geschehen. Der Unwille gegen Rosamund muß durch ihre kalte Grausamkeit gegen einen liebenswürdigen Ritter, durch seinen schmerzhaften, verzweiflungsvollen Untergang und ihre Fühllosigkeit dabei aufs Höchste gereizt werden. Wenn der Ritter, welcher ihr seine eigene Geliebte aufgeopfert, nun kommt, um von ihr den Lohn zu erhalten, ist sie schon gleichgültig gegen ihn geworden und von dem Glanz des neuen Freiers geblendet. Durch die Gefühle, die sie einflößt, wird sie immer wieder interessant gemacht. Bei allem Empörenden ihrer Selbstsucht bleibt doch das Schöne lieblich. Der Zauber ihrer Person fängt immer von Neuem an. Der treue Ritter, den sie seiner Geliebten entführen will, hält sich von ihr geliebt. Ihre Schönheit hat nicht auf ihn gewirkt, aber ihre Empfindung. So wie er Hoffnung hat, liebt er sie. Aufs Äußerste von ihr verhöhnt und verraten, liebt er sie dennoch und stirbt liebend, obgleich sein Tod ihr Werk ist. Dies ist der Eingang in die Ballade. Unmittelbar von seinem Tode kommt man in das taumelnde Brautfest, wo alles glänzt und prangt und sich tobend erfreut. Sie hört, dass es irgendwo eine größere Schönheit gebe, das bringt sie zur Verzweiflung. Nachdem sie unzählige Liebhaber getäuscht hat, tritt endlich ein Prinz auf, reich, schön, mächtig, kurz mit allem ausgerüstet, was ihre Eitelkeit reizen kann. Er zeigt ihr weder Liebe noch sonst irgendeine liebenswürdige Eigenschaft. Er gewinnt bloß ihre eiteln Sinne durch Schmeichelei, durch seine äußern Vorzüge, keine Spur eines fühlenden Herzens. Er will sie bloß besitzen, diesem gibt sie den Vorzug. Er befriedigt ihre ungeheuersten Wünsche. Sie kann nichts so Phantastisches ersinnen, das er nicht gleich ins Werk setzte. Er hat einen ungeheuren Komitat, Juwelen, Gold, kunstreiche Tänzer, Baumeister. Der Betrug ist so grob, dass alle ihre Diener Böses ahnen, aber ihre Eitelkeit macht sie so verstockt, dass sie alles glaubt. Sie fragt ihn nach seinem Königreich, welche Ströme darin fließen, wie groß es sei, wo es liege. Er beschreibt ihr verdeckt die Hölle, sie merkt es nicht, seine Antworten sind rätselhaft, aber ahnungsvoll, dass sie Schrecken erregen, alles wird durch Schmeichelei wieder zugedeckt. Mitten in ihrem höchsten Taumel, den Augenblick vorher, ehe die Ringe gewechselt werden, das durch eine furchtbare Formel geschieht, wird sie von einem himmlischen Geist, dem ihres kurz zuvor abgeschiedenen Liebhabers, gewarnt. Sie kann gradatim gewarnt werden und immer vergebens, weil der höllische Freier immer etwas ausfindet, wodurch ihre Eitelkeit geblendet wird. Der Bräutigam macht solche Bedingungen, die nur durch Verleugnung alles menschlichen Gefühls erfüllt werden können. Sie erfüllt sie, die Natur empörend. Mit kaltem Herzen sieht sie zwei Ritter, welche Freunde oder Brüder sind, um ihrentwillen auf Leben und Tod kämpfen. Ein anderer ist bei einer gefährlichen Unternehmung umgekommen, die sie ihm auftrug. Sie fordert etwas Unmögliches von ihren Freiern, bloß um eine Kaprice zu befriedigen. Ein Traum gab es ihr ein. Geschichte mit dem Spiegel. Alle, die im Gefolg des Bräutigams sind, haben ein bedenkliches Abzeichen. Die Ballade handelt von dem prägnanten Moment der Katastrophe, und das Vorhergehende muss daraus widerscheinen. Der sterbende Ritter und sein treuer Knappe, dieser letzte, verflucht die Schöne und nennt ihre Grausamkeiten. Ein Fräulein, das den Ritter liebte und um der grausamen Willen von ihm verschmäht war, erweist ihm die letzten treuen Dienste. Darf noch ein zärtliches Weib eingemischt werden, das mit ihr kontrastiert? Eine von ihren Fräulein, deren Liebhaber für die Tigerin entbrennt und seiner treuen Geliebten untreu wird. Rosamund ist nur eitel, aber sie ist es so ganz, dass diese Selbstsucht alle andern Empfindungen in ihr ertötet und alle Gräuel erzeugt. Es muss eine Gradation der Unmenschlichkeiten sein, und das Maß muss sich stufenweise vollenden. Eine sehr tragische Geschichte ist als Episode eingewebt. Sie rührt das Herz mit schönen Empfindungen und erfüllt die poetische Forderung, das Ganze des Gemüts zu bewegen. Diese Einheit der Quelle und diese Allheit der daraus entspringenden Laster zu zeigen, ist die Aufgabe. Leben und Tod der Menschen ist ihr nichts, wenn es auch nur das kleinste Opfer ihrer Eitelkeit kostet. Ein Fräulein, dem sie den Liebhaber raubte, tut einen Fußfall vor ihr, um nur eine geringe Gunst für den sterbenden Geliebten von ihr zu erhalten, aber vergeblich, denn sie müsste sich einen Genuss ihrer Eitelkeit versagen. sie hat Schwestern, ihre Familie, sie wird zu einer Wahl gedrängt. Was ist sie? Wo geht die Handlung vor? Rosamund hat noch einen Vater, der die Eitelkeit seiner Tochter verabscheut, auch an ihm frevelt sie. Gleichfalls nur aus Eitelkeit und tritt die Gefühle der Natur, die kindliche Pflicht mit Füßen. Sie ist Zuschauerin eines blutigen Zweikampfs, den zwei Freunde um ihrentwillen miteinander halten. Der Sieger ermordet sich selbst mit Verwünschungen ihrer Schönheit. Sie ist neidisch über eine glückliche Liebe. Es ist ihr unerträglich, dass ein Ritter ihren Reizen widersteht und eine andere ihn erobert. Alle Lockungen versucht sie, diesen zu fangen. Es gelingt ihr, ihn untreu zu machen. Seine Geliebte kommt dadurch in Verzweiflung. Aber wie sie ihren Zweck erreicht hat, täuscht sie ihn und verhöhnt seine Liebe. Gespräch der Grausamen mit ihrer Zofe. Sie weint für Zorn, dass ein Mann ihr widerstehen kann. Auch gegen ihre treue Dienerin hat sie kein Herz. Alles in dem Stück muss leidenschaftlich sein. Man muss nie zur Reflexion kommen. Es muss sich gleich wie der Don Juan mit einem letzten und höchsten eröffnen. Rosamund muss bei ihrer ersten Erscheinung Gunst gewinnen. Die Zwergin oder die Mohrin. Sie ist ein Dämon und verführt die Rosamund. Sie hat aber auch einen guten Engel, der ihr aber durch seine Wahrheit verhaßt wird und unermüdlich zurückkommt, bis er sie ganz verlässt. Wenn Rosamunds Schicksal entschieden ist, so folgt noch etwas Liebliches, Schönes, Reines, und der Zuschauer wird mit einem erfreulichen Eindruck entlassen. Eine gefühlvolle Schönheit, ein gutes Mädchen, auf welche Rosamund eifersüchtig war und der sie den Tod bereitet hatte, bleibt übrig und erhält den Lohn ihrer Unschuld. Sag an, wo liegt dein fernes Reich, nach Süden oder Norden? Wie nennt sich deines Landes Teich? Worte fehlen. Pforten? Es ist nicht Nord, nicht Süden dort, es führt kein quellend Wasser hin, es sieht die Rose niemals blühen, es nachtet nie und taget nimmer und kennt nicht heitern Sternenschimmer. Wer zeigt sich dort? Wer dringt heran mit ehernem Panzer angetan? Wer dringet durch die finstre Nacht, als käm er aus der Todesschlacht? Es ist mein Freund, die Seele weint, er kommt in finstern Nächten, das nie gelöste Band zu flechten. Wer zeigt sich dort, wer naht sich stumm mit finstrem Angesichte? Es flammt und schwirrt um ihn herum ein grauend ernstes Heiligtum, und nie erhellt vom Lichte, fließet Tränen, Augen weint, ew'ge Klagetöne, bei den Schatten wohnt der Freund, hin ist seine Schöne.